Die Teilnehmer am 15. Internationalen Filmfestival Pyongyang erwiesen am 18. September im Sonnenpalast Gumsusan den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.